schon nach Hause gehen. Krams, bums, bums, jetzt sind wir unter uns. Rums, bums, bums, jetzt sind wir unter uns. Der Teufel ist los, die Stimmung famos. Auch die Schwiegermutter und der Onkel Hans sind ganz groß. Die ganze Nacht wird durchgemacht. Ja, heute sind wir fidel. Wir schenken uns ein, es bleibt keiner allein. Auch der Opa hat aus seinem Schoß ein Mädel, ein Wein. Bis morgen früh sind wir wie nie ein Herz und eine Seele. Wir machen selbst Musik und singen aus Wolken.